Erster Jesus ging aus dem Tempel. Seine Jünger kamen zu ihm. Sie wollten ihm die Gebäude des Tempels zeigen. Zweiter Jesus antwortete ihnen, seht ihr das alles? Ich sage euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird zerstört werden. Dritter Jesus saß auf dem Ölberg. Die Jünger kamen allein zu ihm. Sie fragten, sag uns, wann wird das geschehen? Was ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? Vierter Jesus antwortete ihnen, passt auf, dass euch niemand betrügt. Fünfter, viele Menschen werden in meinem Namen kommen. Sie werden sagen, ich bin der Christus. Sie werden viele Leute täuschen. Sechster, ihr werdet von Kriegen hören. Auch von Gerüchten über Kriege. Habt keine Angst. Das muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Siebter, ein Volk wird gegen ein anderes Volk kämpfen. Ein Reich wird gegen ein anderes Reich kämpfen. Es wird Hunger geben und Erdbeben an vielen Orten. Achter, all das ist nur der Anfang der schlimmen Zeit. Neunter, danach wird man euch verfolgen. Man wird euch töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Zehnter, dann werden viele Menschen den Glauben verlieren. Sie werden einander verraten und hassen. Elfter, viele falsche Propheten werden kommen. Sie werden viele Menschen täuschen. Zwölfter, es wird viel Böses geben. Darum wird die Liebe bei den meisten Menschen kalt werden. Dreizehnter, wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. 14. Die gute Nachricht vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt erzählt werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach wird das Ende kommen. 15. Wenn ihr das schreckliche Zeichen seht, das Daniel gesagt hat. Es steht an einem heiligen Ort. 16. Dann sollen die Menschen in Judä in die Berge fliehen. 17. Wer auf dem Dach ist, soll nicht ins Haus gehen. Er soll nichts aus seinem Haus holen. 18. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückgehen. Er soll seinen Mantel nicht holen. 19. Es wird schlimm sein für schwangere Frauen und Mütter mit Babys in dieser Zeit. 20. Betet, dass ihr nicht im Winter fliehen müsst. Betet auch, dass ihr nicht am Sabbat fliehen müsst. 21. Denn dann wird es eine sehr große Not geben. So eine Not gab es noch nie auf der Welt. Und so eine Not wird es auch nie wieder geben. 22. Wenn diese Tage nicht kürzer wären, würde niemand überleben. Aber wegen der Menschen, die Gott erwählt hat, werden diese Tage kürzer sein. 23. Wenn jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Christus, oder dort, dann glaubt es nicht. 24. Denn falsche Christusse und falsche Propheten werden kommen. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. Sie wollen sogar die Auserwählten täuschen, wenn es geht. 25. Seht, ich habe es euch vorher gesagt. 26. Wenn sie zu euch sagen, seht, er ist in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Wenn sie sagen, er ist im Haus, dann glaubt es nicht. 27. Der Blitz kommt aus dem Osten und leuchtet bis in den Westen. So wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. 28. Wo ein totes Tier liegt, da sammeln sich die Adler. 29. Gleich nach der Not in jenen Tagen wird die Sonne dunkel werden. Der Mond wird kein Licht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Die Kräfte des Himmels werden zittern. 30. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Alle Völker auf der Erde werden traurig sein. Sie werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird mit großer Macht und Herrlichkeit kommen. 31. Er wird seine Engel mit einem lauten Trompetenruf senden. Die Engel werden seine Auserwählten sammeln. Sie kommen von allen vier Himmelsrichtungen. Sie kommen von überall auf der Erde. 32. Lernt vom Feigenbaum dieses Beispiel. Wenn seine Zweige weich werden und Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist nah. 33. Genauso ist es bei euch. Wenn ihr all das seht, dann wisst ihr, er ist nah, er steht vor der Tür. 34. Ich sage euch, diese Menschen werden nicht sterben. All diese Dinge werden geschehen, bevor sie sterben. 35. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden niemals vergehen. 36. Niemand weiß, wann dieser Tag und diese Stunde sind. Auch die Engel im Himmel wissen es nicht. Auch der Sohn weiß es nicht. Nur der Vater weiß es allein. 37. Es wird sein wie in den Tagen von Noah. So wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. 38. Vor der großen Flut lebten die Menschen normal. Sie aßen und tranken. Sie heirateten und verlobten sich. Das ging so, bis Noah in die Arche ging. 39. Sie merkten nichts, bis die Flut kam. Die Flut nahm sie alle weg. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. 40. Dann werden zwei Männer auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. 41. Zwei Frauen mahlen am Mühlstein. Eine wird mitgenommen, die andere bleibt zurück. 42. Seid also wachsam. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. 43. Merkt euch das, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, würde er wach bleiben. Er würde nicht zulassen, dass sein Haus ausgeraubt wird. 44. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die ihr nicht erwartet. 45. Wer ist ein treuer und kluger Diener? Sein Herr hat ihn über seine Leute gesetzt. Er soll ihnen zur rechten Zeit Essen geben. 46. Glücklich ist der Diener, den sein Herr bei seiner Rückkehr so arbeiten sieht. 47. Ich sage euch, der Herr wird ihn überall seinen Besitz setzen. 48. Aber wenn ein schlechter Diener in seinem Herzen denkt, mein Herr kommt spät. 49. Und er fängt an, seine Mitdiener zu schlagen. Er isst und trinkt mit Betrunkenen. 50. Dann wird der Herr dieses Dieners kommen. Er kommt an einem Tag, den der Diener nicht erwartet. 51. Er kommt zu einer Stunde, die der Diener nicht kennt. Der Herr wird ihn hart bestrafen. Er wird ihn zu den Heuchlern schicken. Dort wird er weinen und mit den Zähnen knirschen.